Wie alt war? So wie die Milch. Salat wird welk irgendwann, weißt du doch. Oder? Die muss man da einfach frischen kaufen. Weil jetzt im Winter bald, da kann ich nichts mehr pflücken. Für die Haare? Ja. Ja. So, hier den Müll zusammenräumen. Und die Franzi braucht jetzt ja ganz viel fressen. Ja. Hasenmama Franzi. Ja. Ja. Ja. Ich komme. Was denn? Die Chips in die Schüssel, um was zu trinken. Die Franzi, die ist genauso wie die Bella. Die macht Geräusche wie die Bella. Die hat genau die Stellen an sich, die sie total gern mag, wie die Bella. Und die ist genauso. Das ist voll süß. Ich habe noch nie so viel Staub auf einmal gesehen wie im Zimmer. Ja. Hier. Oh, Leute. Du hast eine Flasche dahin gestellt. Genug Flaschen da. Wollen wir aufmachen. Ja. Dann mitgekriegt ist, dass wohl dran ist, oder? Ja, okay. Was? Ja. Magst du mitgehen hier? Nee, ich mach das Zimmer. So, bin ich wieder. Hallo, wo bist du denn rum? Ah, da. Hi. Bin ich wieder. Oh. So. Ja, gut. Hanna? Ich bin wieder da. Thank you. Servus. So. Einmal? Ja, und eine Schachtel N&M in Rot hätte ich gern. Die normale. Ja. Jawohl, machen wir 9, weil Sonntag ist. Habst du eine kleine Tüte für mich? Ja. Das ist super. Jawohl. Ja, hervorragend. Danke, das packen wir hier rein. Genau. Jawohl. Also, servus, schönen Sonntag. Ciao.